Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Zur Hölle mit Don Giovanni. Die Schafskälte hatte sich in der Stadt ausgebreitet. Ich blieb 2 Tage in meinem Büro und erledigte allerlei Schreibkram. Draußen war es noch immer kalt und windig, als mich Frau Schwab anrief. Sie tat sehr geheimnisvoll und wollte, dass ich mich mit ihr unten am See traf. Ich machte sie auf die meteorologischen Bedingungen aufmerksam, doch das schien sie kalt zu lassen. Als ich, in meinen Mantel gehüllt, am Seeufer auftauchte, ahnte ich noch nicht, was noch alles auf mich zukommen würde. Seien Sie still. Noch 20 Meter, dann sind wir außer Reichweite aller Richtmikrofone. Finden Sie das nicht ein bisschen albern, dass 2 erwachsene Personen bei diesem miserablen Wetter auf dem See Pedalo fahren? Hier kann ich sicher sein, dass uns niemand belauscht. Vielleicht ist schon längst ein U-Boot ausgelaufen, um hinter Ihnen herzuschnüffeln. Nein. Das hätte ich bemerkt. Sie müssen wissen, dass ich mich seit Tagen verfolgt fühle. Darauf wäre ich nie gekommen. Ich habe vor 2 Wochen einen Brief erhalten. Das ist in der Tat ungewöhnlich. Wer schreibt denn heutzutage noch Briefe? In dem Brief steht, dass die Wahrheit über meinen Sohn bald ans Licht kommen werde. Klingt interessant. Was ist mit Ihrem Sohn? Er ist seit über 8 Jahren verschollen. Er ist von einer Reise nach Italien nie zurückgekehrt. Mein Mann hat damals über einen Monat nach ihm gesucht, aber keinerlei Anhaltspunkte gefunden. Seither haben wir nie mehr etwas von ihm gehört. Solche Schauergeschichten erinnern mich an ein paar Fernsehsendungen, bei denen die Einschaltquote so hoch ist wie das Tränenmeer, das sie auslösen. Ich habe mich innerlich längst damit abgefunden, dass unser Sohn nicht mehr lebt. Und dann kam dieser Brief. Und seit Tagen schleicht jemand um mein Haus. Aber das ist eine andere Geschichte. Wieso? Wer schleicht denn nachts um Ihr Haus? Das müssen Sie meinen Mann fragen. Ist er der Schleicher? Nicht er, aber jemand in seinem Auftrag. Mein Mann versucht seit unserer Scheidung, mir das Leben schwer zu machen. Das ist seine Rache, Sie verstehen. Sorgen Sie dafür, dass das aufhört. Und der anonyme Brief? Meinetwegen kümmern Sie sich auch darum. Aber ich glaube nicht, dass dabei etwas herauskommt. Land suchte ich eine Bar auf und trank 3 Espressos, ehe ich mich wieder auf den Weg machte. Es war 6:15, als ich das Gartentor zu Herrn Schwabs kleinem Haus öffnete. Der Hausherr stand neben seinem Wagen und putzte, was das Zeug hielt. Ich habe jetzt keine Zeit. Wenn Sie etwas von mir wollen, rufen Sie mich an oder schicken Sie mir einen Fax. Ich mag es lieber face to face, Herr Schwab. Sie belästigen Ihre Ex-Frau. So etwas mag ich nicht. Na und? Hat meine Ex-Frau Sie geschickt? Sind Sie einer dieser privaten Haudegen, die unbescholtene Bürger zusammenschlagen? Wenn Sie so weitermachen, stecke ich Ihnen den Gartenschlauch in den Mund und warte, bis Sie platzen. Sie drohen mir? Lassen Sie Ihre Frau beschatten. Meine Ex? Wieso sollte ich? Vielleicht, um Sie einzuschüchtern. Gertrud lässt sich nicht einschüchtern, schon gar nicht von mir. Was ist mit Ihrem Sohn, Herr Schwab? Was soll diese Frage? Mein Sohn ist seit Jahren verschollen. Hat Ihnen das meine Ex nicht gesagt? Guten Abend. Hallo, Peter. Ah, hallo, Gavi. Das ist Gavi. Dieser Herr verdächtigt mich, meine Ex-Frau zu belästigen. Ist das nicht rührend? Maloney ist mein Name, Privatdetektiv. Weshalb solltest du deine Ex belästigen? Belästige lieber mich. Später. Wie Sie sehen, Maloney, habe ich Besseres zu tun, als meine Ex-Frau zu belästigen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Apropos Abend, gehen wir heute in die Oper? Zu Don Giovanni? Don Giovanni? Arbeitet er im Opernhaus oder was? Sei doch nicht albern, Peter. Du weißt, dass ich Opern mag. Und du weißt, dass ich Opern hasse. Meine Ex hat ständig irgendwelche Arien vor sich hin gebrummt. Ich sage nur eines, zur Hölle mit Don Giovanni. Und Sie, Maloney, können ihm meinetwegen Gesellschaft leisten. Ehe er mir aus lauter Imponiergehabe den Schlauch auf den Schädel donnern konnte, verzog ich mich. Meine Klientin wohnte in einem größeren und schöneren Haus. Es dauerte gut eine halbe Stunde, bis Frau Schwab sämtliche Sicherheitsschlösser geöffnet hatte. Im Innern des Hauses traf ich auf Don Giovanni. Aber das konnte mich nicht mehr aus der Fassung bringen. Es ist grauenhaft. Können Sie sich ein Leben ohne Musik vorstellen? Ich brauche Musik, gerade in Situationen wie dieser. Es ist entsetzlich. Gäbe es keine Opern, ich würde durchdrehen. Können Sie das verstehen? Mir schaudert noch immer. So schlimm singen die Leute doch gar nicht. Ich habe Post erhalten. Schon wieder? Da ist wohl eine Epidemie ausgebrochen. Irgendwelche mutierten Bakterien, die Leute dazu bringen, ständig Briefe zu schreiben. Kein Brief, ein kleines Paket. Hier. Igittigit. Sieht aus wie die Überreste einer schlechten Mahlzeit. Das ist ein Ring. Ein alter Ring. Sehen Sie den Grünspan? Und ob ich den sehe? Furchtbar. Einen solchen Ring trug mein Sohn. Grauenhaft. Der lief mit so etwas am Finger herum. Ich bin mir fast sicher, dass das der Ring meines Sohnes ist. Wer aber hat ihn mir geschickt? Und weshalb erst jetzt, nach all den Jahren? Frau Schwab hatte beinahe mehr Fragen als Don Giovanni Affären. Sie zeigte mir Fotos, auf denen ihr Sohn zu sehen war. Der Ring war nicht sehr deutlich an seinem Finger zu sehen, aber es schien sich tatsächlich um das alte, vom Grünspan angegriffene Stück zu handeln, das in meiner Hand lag. Unsereins liebt es nicht, ständig zur Polizei zu gehen, aber es gibt Situationen im Leben, wo man bei der Polizei tatsächlich das kriegt, was man sich wünscht. Ich wünschte mir eine Menge Informationen und nach 2 Stunden geduldigen Wartens erhielt ich sie auch. Mein Lieblingspolizist hantierte mit einer Sofortbildkamera herum, während er mir zusammenfasste, was er über den verschwundenen Sohn meiner Klientin wusste. Na, Maloney? Tolles Gerät, was? Ja, habe ich bei einem internen Wettbewerb gewonnen. Ein Quiz im Polizeipräsidium. Ich habe von 12 Fragen 4 richtig beantwortet. Gratuliere! Die meisten Ihrer Kollegen haben wohl gar nicht begriffen, was ein Quiz ist. Vielleicht dachten Sie, dass es genügt, auf dem Zettel 6 Zahlen anzukreuzen. Die warten vermutlich immer noch auf die Ziehung der Lottozahlen. So gut, Maloney. Sie wollten Informationen über Kurt Schwab. Genau. Ich weiß nur, dass er seit 8 Jahren in Italien verschollen ist. Auf der Flucht, Maloney, nicht verschollen. Was soll das denn heißen? Kurt Schwab war ein Dealer. Er war zur Verhaftung ausgeschrieben. Man hat in seiner Wohnung kleinere Mengen Heroin sichergestellt. Schwab bekam Wind davon und haute ab nach Italien. Wussten seine Eltern davon? Und ob? Sein Vater hat ihn angezeigt, wollte ihn aus dem Drogensumpf holen. Sagte er wenigstens. Mehr haben wir leider nicht. Schwab tauchte nie wieder auf. Bis vor wenigen Tagen tat sich nichts mehr in diesem Fall. Und was geschah vor wenigen Tagen? Wir erhielten einen anonymen Brief. Darin steht, dass nur eine Person wisse, was damals mit Kurt Schwab geschah. Da dürfte wohl sein Mörder gemeint sein. Von Mord redet hier niemand außer Ihnen, Maloney. Wir halten nicht viel von diesem Brief. Er ist beinahe fehlerfrei geschrieben. Richtige anonyme Briefe sind voller Fehler. Gewollt oder ungewollt, das können Sie mir glauben, Maloney. Offenbar hatten nur Dummköpfe und Analphabeten eine Chance, von der Polizei ernst genommen zu werden. Ich verließ das Polizeipräsidium und fuhr zu meiner Klientin. Vor dem Haus entdeckte ich einen jungen Mann, der gerade dabei war, durch eines der Fenster in das Innere des Hauses zu blicken. Als er mich sah, wollte er abhauen. Er stolperte, fiel der Länge nach hin und hielt sich einen Knöchel fest. Ich nahm ihn in den Würgegriff und er würgte ein paar Sätze heraus. Lassen Sie mich, ich wollte nicht einbrechen, ich wollte nur ins Haus schauen. Spanner mag ich überhaupt nicht. Ich bin kein Spanner, ich bin ganz harmlos. Weshalb lungern Sie dann vor dem Haus herum? Ich lungere nirgendwo herum, ich bin ein freier Bürger. Ist Ihr Spannen etwa politisch motiviert? Politisch? Nein, ich hasse Politik. Sehen Sie sich die Welt an, sage ich immer. Das ist Politik. Diese Welt wird noch zugrunde regiert. Toll, damit könnten Sie zum Aushängeschild einer neuen Bewegung werden. Haben Sie Frau Schwab den Ring zukommen lassen? Oh, was für ein Ring? Was glauben Sie, wie lange es ein Mensch im Schwitzkasten aushält? So ganz ohne Luft. Schon gut, ich gebe es zu. Kann ich jetzt wieder gehen? Das können Sie nicht. Wo haben Sie den Ring her? Den hat mir ein Mann gegeben. Ich kenne ihn nicht. Er gab mir 500, nur damit ich das Päckchen mache und es einem Kurier gebe. Ich weiß nicht, was das soll mit dem Ring. Verstehen Sie? Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin nur ein Bote. Sie wollen doch nicht den Boten erwürgen, oder? Ehe ich mir das überlegen konnte, wurde meine Aufmerksamkeit abgelenkt. Den Crash auf der Straße und meine kurzzeitige Verwirrung nutzte der junge Mann, um abzuhauen. Ich hatte keine Lust auf einen Sprint und ging deshalb gemächlich auf die Straße. Dort sah ich, wer den Unfall verursacht hatte. Alles halb so wild, Maloney. Ich wollte bloß mit der neuen Kamera ein paar Schnappschüsse schießen. Und da sah ich, wie Sie da hinten diesen Mann im Schwitzkasten hatten. Also dieses Sujet wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich trat also einige Schritte zurück, knipste und dann knallte es. Kein Wunder, nicht mal die dämlichsten Touristen fotografieren mitten auf einer Kreuzung. Naja, dieser Helmut Newton hat zwar die schöneren Sujets, aber mein Schnapsus ist auch nicht übel. Schauen Sie mal, Maloney, die Kamera hat nämlich ein tolles Teleobjektiv. Du meine Güte, der Kerl hat ja eine Birne wie eine Tomate. Was die Gentechnik doch alles zustande bringt. Der ist nur so rot, weil Sie ihn im Schwitzkasten hatten, Maloney. Tatsächlich. Das ist der Kerl. Wissen Sie, manchmal sind Sie in Ihrer Bescheidenheit Gold wert. Das sagt meine Frau auch immer. Möchten Sie auch einmal knipsen, Maloney? Ich erkläre Ihnen gerne, wie die Kamera funktioniert. Er begann damit, mir so lebenswichtige Begriffe wie Linse, Auslöser und Sofortbildkamera zu erklären. Objektiv gesehen mag das ganz nett sein. Ich aber hatte ein ganz anderes Objekt im Auge. Ich nahm das Foto und ging zu meiner Klientin. Der Polizist fotografierte derweil im Garten. Wie so viele schlichte Gemüter staunte er über die allerdämlichsten technischen Errungenschaften und freute sich an all den bunten Bildchen, die aus dem Apparat juckten. Frau Schwab tat sich erneut schwer mit den Sicherheitsschlössern. Aber nach 20 Minuten war auch das überstanden. Was ist das für ein Mann im Garten? Das ist ein Polizist. Man trifft sie noch ab und zu an in der Stadt. Manchmal lassen sie sich von älteren Frauen füttern und von Kindern streicheln. Aber in der Regel stolzieren sie nur herum und balzen mit ihrer Kanone. Es wird auch langsam Zeit, dass die Polizei mein Haus überwacht. Niemand überwacht sie. Kennen Sie diesen Mann? Normalerweise hat sein Gesicht keinen Rotstich. Wer ist das? Aber das gibt es doch nicht. Doch, doch. Es gibt sogar noch viel hässlichere Männer. Unfassbar. Es ist unfassbar. Sie stierte auf das rote Gesicht und bewegte dazu rhythmisch den Kopf hin und her. Langsam dämmerte mir etwas. Ich schaute mir eines der Fotos an, die Frau Schwab mir gezeigt hatte, um den Ring ihres Sohnes zu identifizieren. Bei genauerem Hinschauen gab es keinen Zweifel mehr. Der Mann, den ich im Schwitzkasten hatte, war niemand anderer als der seit 8 Jahren vermisste Kurt Schwab. Frau Schwab genehmigte sich auf den Schreck einen Brandy. Ich blieb solidarisch und kippte 2. Frau Schwab hatte sich noch immer nicht richtig erholt. Fehlte bloß noch, dass sie mir ihr aufgewühltes Seelenleben durch eine Arie aus Don Giovanni näherbringen wollte. Kaum war die Befürchtung durch meinen Kopf gezuckt, trat sie auch schon ein. Frau Schwab aktivierte mit der Fernbedienung den CD-Player und Don Giovanni verführte wieder Frau um Frau. Ich dachte, dass er tot ist. Immer wieder habe ich mir gesagt, du musst dich damit abfinden. Er ist tot. Und jetzt taucht er plötzlich auf. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Aber das muss nichts heißen. Das glauben Sie doch selber nicht. Zuerst der Brief, dann der Ring und jetzt das. Das kann doch kein Zufall sein. Weshalb aber hat er nicht einfach geklingelt? Wer weiß, was in ihm vorgeht. Vielleicht hat er Angst. Sie wissen sicherlich mittlerweile, dass er damals mit Drogen handelte. Sein Vater hat ihn bei der Polizei verpfiffen. Das war einer der Gründe, weshalb ich mich später von meinem Mann trennte. Seinen eigenen Sohn anzeigen. Das macht man doch nicht. Darf ich das Foto noch einmal sehen? Frau Schwab schaute sich noch einmal das Foto an. Dann steckte ich es ein und ging. Draußen suchte ich nach dem Polizisten, fand ihn aber nicht. Vor Herrn Schwabs Haus stand der sauber gewaschene Mittelklassewagen. Schwabs junge Freundin öffnete mir. Schwab selber lümmelte sich in einer riesigen Couch und studierte in der Zeitung die Börsenkurse. Meine Ex-Frau behauptet zwar, von mir belästigt zu werden. So wie es aussieht, bin ich aber derjenige, der belästigt wird. Von Ihnen, Maloney. Was ich Ihnen bringe, wird Ihr Herz erfreuen. Was soll der Quatsch? Schauen Sie sich mal dieses Foto an. Und? Wozu? Na und? Erkennen Sie Ihren Sohn nicht wieder, Herr Schwab? Dein Sohn? Ich dachte, der ist tot. Das ist er auch. Ich meine, das ist unmöglich. Das ist eine Fälschung. Weshalb sind Sie da so sicher? Das muss so sein. Na, freust du dich denn nicht, dass er noch lebt? Freuen? Weshalb soll ich mich denn freuen? Das ist ein Gauner. Ihr Sohn war auch ein Gauner. Sie selbst haben ihn angezeigt. Du hast ihn angezeigt? Das hast du mir nie gesagt. Das ist eine lange Geschichte. Und sie wird immer länger. Das nächste Kapitel kommt erst noch. Es gibt kein nächstes Kapitel. Kurt ist tot. Ende, aus, vorbei. Sind Sie da ganz sicher, Herr Schwab? Wo kommt der denn her? Durch die Tür. Dieser junge Mann hat sich freiwillig der Polizei gestellt. Was für ein junger Mann. Da staunst du, Vater, dass du mich noch einmal wiedersiehst. Das ist dein Sohn? Unsinn. Das ist ein Scharlatan, ein Hochstapler. Das ist ganz und gar unmöglich. Das kann nicht mein Sohn sein. Und weshalb nicht? Weil er glaubt, dass er mich vor 8 Jahren umgebracht und im Wald verscharrt hat. Halt den Mund! Das ist ein ganz übles Spiel. Abgekartet. Aber ich falle nicht darauf herein. Gabi, komm zu mir. Nein! Sag die Wahrheit, Peter. Sag es! So kommen wir nicht weiter. Dieser junge Mann behauptet, Ihr Sohn zu sein. Er behauptet weiterhin, dass Sie ihn vor 8 Jahren halb totgeschlagen haben. Stimmt das, Herr Schwab? Schwab schloss die Augen. Dann senkte er den Kopf und vergrub ihn zwischen seinen Händen. Er sagte kein Wort mehr. Eine Stunde später wurde er in Handschellen abgeführt. Der Polizist fuhr mich und Kurt Schwab zurück in die Stadt. Tja, Maloney, da staunen Sie. Es geht eben nichts über unsere effizienten Ermittlungsmethoden. Ich dachte, Schwab Junior habe sich freiwillig gestellt. Ja, das habe ich auch. Es war wie damals, nur dass mich damals mein Vater anzeigte und heute zeigte ich ihn an. Und weshalb erst nach 8 Jahren? Ja, das ist eine tolle Geschichte, Maloney. Etwas für Ihre Memoiren. Ja, es ist tatsächlich eine gute Geschichte. Mein Vater hat mich in Italien ausfindig gemacht. Er wollte, dass ich mich freiwillig der Polizei stelle. Ich weigerte mich, wollte abhauen. Wir bekamen Streit. Mein Vater schlug mich nieder, nahm einen Stein und schlug auf mich ein. Er nahm wohl an, dass ich tot bin. Er verscharrte mich unter Laub und Erde. Ich war aber nicht tot. Ich befreite mich aus dem Grab und wurde von einem Bauern gefunden. Ich lag wohl mehrere Tage halb bewusstlos herum. Als ich zu mir kam, hatte ich mein Gedächtnis verloren. Alles, was bis zu jenem Zeitpunkt geschehen war, war vergessen. Die Bauern pflegten mich, ich lebte bei ihnen, arbeitete dort. Dann hatte ich vor einigen Monaten einen Unfall mit dem Traktor. Ich fiel auf den Kopf. Danach kamen plötzlich Erinnerungsfetzen von früher wieder. Ich wusste plötzlich wieder, wer ich war und was mit mir geschehen war. Ja, das ist meine Geschichte. Nicht übel. Und was machen Sie jetzt mit Ihren 2 Leben? Ach, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ein drittes zu beginnen. Wird nicht einfach sein. Ohne Gedächtnis lässt es sich leichter neu anfangen. Sehen Sie, Maloney, das alles wurde nur aufgelöst, weil ich zum richtigen Zeitpunkt auf den Auslöser gedrückt habe. So, da nun alles geklärt ist, können wir ein wenig Musik hören. Ich habe da eine Kassette von Don Giovanni von Goethe. Nein, die Aufnahme ist Mozart. Das ist toll, Maloney. Muss das sein? Bitte, meine Mutter hat sich ständig Opern angehört. Was meinen Sie, Maloney? Ich sagte ihm, dass Herr Schwab Don Giovanni zur Hölle schicken wollte. Doch das kümmerte ihn nicht. Und so hörten wir uns Mozarts Oper an, während wir uns durch den Feierabendstau quälten. Der Polizist sang fröhlich mit und wir auf den Hintersitzen litten und schwiegen. So geht das.